Fritz Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, mit kleiner Verspätung melden wir uns wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ja, schön, dass ihr da seid, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind heute Abend und heute Nacht in der Sendung wieder ganz offen und frei für eure Themen, über die ihr gerne mit mir sprechen wollt. Also, wenn ihr gerne reden wollt, diskutieren wollt, streiten wollt, wie auch immer, meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Meine erste Anruferin, die hatte ich Montag ganz am Ende der Sendung kurz nur begrüßen können, aber da war die Zeit schon rum. Deshalb begrüße ich sie jetzt nochmal sehr herzlich. Das ist die Camilla. Camilla ist 24 Jahre alt. Guten Morgen, Camilla. Guten Morgen. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit als vorgestern. Ja. Schön, dass du da bist oder nochmal da bist. Um was geht es denn bei dir? Es geht um meinen Freund. Um deinen Freund? Um unsere Beziehung. Ja. Erzähl mal ein bisschen. Ja, ich habe meinen Freund dreimal betrogen. Oh. Ja. Wie lange seid ihr zusammen? Fast 2 Jahre. Und dreimal betrogen, so verteilt auf diese 2 Jahre oder in letzter Zeit? In dem letzten einem Jahr. Im letzten einem Jahr. Immer mit demselben Typ betrogen? Nee, mit jeweils den jemand anderem. Immer, also 3 verschiedene Typen. Genau. Mhm. Wie kam es dazu? Ja, ich hatte in der Beziehung hatten wir viele Probleme. Wir haben uns auseinandergelebt. Es lief halt nicht mehr so gut und ich habe mich allein gefühlt, nicht verstanden, nicht geliebt und ich war einsam und mir fehlte halt einiges in der Beziehung. Das hört sich eher so nach Frustfremdgehen an. Ja, das würde ich eher nicht sagen. Also Ich bin eigentlich ein Typ, der treu ist. Ja, naja, ich meine, dass du so aus Frustration, aus schlechtem Gefühl heraus fremdgegangen bist, weil da eben in der Beziehung, wie du es gerade beschrieben hast, das nicht so richtig lief. Mhm. So meinte ich das. Ja. Mhm. Waren das Männer, die du kanntest, oder hast du dir die so für eine Nacht irgendwo gekrallt? Nee, die Männer, die kannte ich alle. Die kanntest du alle? Ja. Woher? Durch Arbeit, durch Freunde und durch meinen Freund selber. Durch den Freund selber? Ja. Inwiefern? Der letzte, das war sein bester Freund. Ach du, die Camilla. Ja. Muss denn das auch noch sein? Nee. So, wie ist denn jetzt im Moment der Stand der Dinge? Weiß dein Freund das? Ja, er weiß alles. Er weiß alles? Er weiß die ganzen von den 3 Männern. Hast du es ihm gebeichtet oder ist es irgendwie durchgesickert? Nach längerer Zeit. Also das erste Mal war, da war Alkohol im Spiel. Ja. Und da wollte mir eine ehemalige Freundin eins rauswischen. Und da hat sie dann herum erzählt, ich hätte mit ihrem Ex-Freund, das war damals ihr Ex-Freund, dass ich mit ihm eine Affäre hätte, ich wäre mit ihm zusammen und so weiter. Mhm. Und ich würde ihm um den Hals springen und mit ihm rumknutschen. Und die anderen Male war, das zweite Mal war ein Ausrutscher und das dritte Mal war, so wie schon mein Freund sagte, das war geplant. Er hat es vorausgesehen. Ja, habe ich das aber nicht richtig verstanden. Hast du es denn nun von dir aus gebeichtet oder ist das so in die Welt gekommen beim ersten Mal, in dem dir eine Frau das erzählt hat? Also hast du es am Tisch gelegt oder ist es irgendwie über jemand anders an ihn herangetragen? Nee, ich habe es ihm ehrlich selber gesagt. Ehrlich selbst gesagt, bevor irgendwelche Gerüchte aufkamen. Genau, zwar nicht direkt am gleichen Tag, sondern ein paar Tage bis ein paar Wochen später. Ach so, alle 3 so nacheinander gebeichtet oder alle in einem Pack gebeichtet? Nee, alle nach und nach, also... Oh, dann musste der aber hart einstecken, dein Freund. Ja. So, und beim letzten Mal dann auch noch mit seinem besten Freund. Ja, und die Freundschaft, die besteht oder hat 25 Jahre, über 25 Jahre bestanden. Und die ist jetzt kaputt? Genau. Und dein Freund ist aber immer noch mit dir zusammen? Ja, er hat mir eine letzte Chance gegeben. Wie beurteilst du die ganze Sache? Es ist schwierig. Also ich bin erstaunt, dass er mir die letzte Chance gegeben hat und gesagt hat, ja, wenn es noch einmal passiert, ist er komplett weg, definitiv. Ja. Und ich hätte damit nicht gerechnet. Ich habe es schon fast aufgegeben. Wie sind denn deine Gefühle zur Zeit zu deinem Freund? ich kann sagen, eigentlich noch stärker als vorher. Durch die Fehler, die ich gemacht habe, ist mir eigentlich bewusst geworden, was ich kaputt gemacht habe und wie viel auch. Das heißt, und wie viel er mir auch bedeutet eigentlich. Ja, das heißt, die Chance, die er dir jetzt gibt, die nimmst du gerne auf. Ja, auf jeden Fall. Und möchtest das Beste draus machen. Ja. Aber du rufst mich trotzdem an. Warum? Ja, weil ich irgendwie einen Rat brauche, weil ich nicht weiß, wie ich das eventuell noch machen kann, dass man irgendwie nach und nach den Vertrauen wiederfinden kann zu ihm. Oder weil ich merke, dass ich unter der Situation, auch wenn ich die Fehler eingesehen habe und daran arbeite, merke ich irgendwie, dass es nicht so einfach ist. Für dich oder für ihn? Nee, für mich und für ihn, sag ich mal, weil er sagt zwar, er hat mir verziehen und er möchte mit mir halt weiter zusammenbleiben. Ich habe ja die Chance bekommen, aber ich leide unter der Situation. Ja. Weil man nicht verstehen kann, wie das so weit kommen konnte. Mit dir? Genau. Mhm. Naja, du hast es ja gerade so in andeutungsweise gesagt, dass du da schon unzufrieden warst in der Beziehung. Das hast du ihm auch so erklärt? Ja, mehrere Male schon. Und hat er deine Kritik verstehen können? Ich denke eher nicht, sonst würde er was daran ändern. Aha, die Situation hat sich also gar nicht gravierend verändert. In dem Sinne sind so Kleinigkeiten, die sich verändert haben. Also aber nicht die Sachen, die du konkret an ihm kritisiert hast, so die große Linie nicht. Doch, in so Kleinigkeiten haben sich ein paar Sachen geändert zum Positiven, wo ich sagen kann, ja, da hat er sich auch gebessert. Okay, Kleinigkeiten, aber nicht so, aber große Sachen nicht. So eigentlich gar nicht. Was wäre denn deine Hauptkritik oder deine Hauptunzufriedenheit in der Beziehung und an ihm? Ja, dass er sich mehr Zeit für mich nimmt, sag ich mal, und dass er mir auch mal zuhört. Weil wenn ich ihm was erzähle, dann habe ich das Gefühl, dass er mich nicht ernst nimmt oder dass er mich nicht verstehen möchte. Und das ist nach wie vor so, nachdem auch all die Sachen passiert sind? Ja. Und auch nachdem du ihm das so hingelegt hast als Kritik? Ja, genau. Dennoch sagst du, dass du ihn sehr liebst, aber du bist irgendwie unzufrieden. Kann ich das so zusammenfassen? Ja. Schwierige Situation. Einmal für ihn, weil da halt einiges schiefgelaufen ist. Und für dich auch ist es so eine unbefriedigende Lage eigentlich. Also was das Vertrauen anbelangt, was du gerade angesprochen hast, ich glaube, das kann man nur, also wenn man viel kaputt gemacht hat, dauert es eben sehr lange, bis man peu à peu wieder etwas aufgebaut hat. Das dauert, das schafft man nur mit Ehrlichkeit. So, aber das ist ja nur ein Teil deines Problems. Das andere Teil ist ja, dass er sich nicht verändert. Und das, was du als Manko empfindest, verändert sich ja gar nicht. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich irgendwas für die Beziehung mache, dann habe ich das Gefühl, dass es ihm auch schwerfällt, das umzusetzen. Weil, wie ich ja schon sagte, das Vertrauen ist ja komplett weg. Obwohl er mir letztens in der E-Mail geschrieben hat, ja, er vertraut mir und dass er mich halt sehr liebt und dass er mir halt einen schönen Abend wünscht, weil ich an dem Tag, glaube ich, weg war und da war ich auch überrascht. Aber innerlich und weil ich ihn kenne, weiß ich, auch wenn er es geschrieben hat, dass er trotzdem misstrauisch ist. Ist ja. Wann war der letzte Fremdgeher? Vor circa 2-3 Wochen. Naja. Also Camilla, da wundere dich nicht, dass der noch misstrauisch ist. Also das finde ich ist kein Problem. Dieses Problem wird sich lösen, indem du dich komplett ordentlich und ehrlich verhältst. Und da müssen wir in einem halben Jahr noch mal drüber reden, aber nicht nach ein paar Wochen. Ist doch logisch, dass der misstrauisch ist. Völlig logisch. Wärst du auch. Und wenn er dir 10-mal sagen würde, es kommt nie wieder vor, wäre jeder. Ich glaube, das ist gesunder Menschenverstand, dass man da erstmal ein bisschen vorsichtig ist. Da musst du der ganzen Sache und dir und euch eben auch Zeit lassen. Aber was ich bedenklich finde, ist, dass du was zu kritisieren hast und ihr da nicht vorankommt. Und da liegt schon die nächste Problematik begraben. Denn irgendwann eskaliert das wieder. Und irgendwas wird geschehen oder du wirst irgendwas machen, was auch immer. Wäre dein Freund so ein Typ, der mit dir zusammen vielleicht mal zu so einer Paarberatung gehen würde? Nein. Ach. Denn das wäre jetzt, glaube ich, ein Idealfall, wo man einfach mal zu dritt am Tisch sitzen müsste und eine Stunde Zeit hat oder ein paar Stunden und mal so die Einzelheiten durchgeht. Das habe ich ihm letztens vorgeschlagen, weil ich ihm gesagt habe, dass ich für die Beziehung, um die Beziehung noch zu retten und meinen Fehler wieder gut zu machen, der natürlich sehr schmerzhaft für ihn war, habe ich gesagt, ich würde alles dafür tun. Mhm. Sogar eine Paarberatung. Und er hat gesagt, er wäre nicht so der Typ dafür. Das ja. möchte er nicht. Ich habe gesagt, wenn er es nicht möchte, werde ich es akzeptieren. Aber ja. wenn das die letzte Chance ist, werde ich es tun. Ja, also, und zur Not würde ich sogar auch alleine hingehen. So, darauf wollte ich gerade hinaus. Und vor allen Dingen kannst du ihm das ja nochmal klar machen, dass das schon, ich meine, du hast natürlich keine guten Karten im Moment, in dem du ihn kritisierst, weil du auch Dreck am Stecken hast. Aber dennoch, finde ich, kannst du das sagen. Du kannst ja sagen, ich möchte unbedingt mit dir zusammen sein, ich liebe dich über alles, aber ich bin mit der und der Sache unzufrieden. Er hat natürlich einen Vertrauensriss bekommen, klar. So, und weil du den Eindruck hast, dass ihr das vielleicht alleine nicht hinbekommt, so kannst du es ihm ja nochmal versuchen zu erklären. Wäre vielleicht so ein Termin mal, Mensch, du kannst ihm das ja auch so erklären, man hat doch nichts zu verlieren dabei. Da kann er doch mal mitkommen. Finde ich eine richtige Einstellung. Und wenn du das, wenn dich das so beschäftigt und du gerne da auch noch weiter mit dem Fachmann drüber reden möchtest, geh alleine, finde ich gut. Mach es. Vielleicht gehst du auch einmal alleine und erzählst ihm davon und bittest ihn nochmal sehr herzlich, weil es ja um euch und um eure Liebe und eure Zukunft geht, ob er denn nicht mal mitkäme, ja, um gemeinsam das hinzubiegen wieder alles. Camilla, wir würden dir gerne die ein oder andere Beratungsstelle in deiner Umgebung jetzt mit auf den Weg geben. Ja. Ja? Dann machen wir das so. Dann legst du auf, du wirst von Anja, meiner Psychologin, zurückgerufen und geh mal so diese Richtung, finde ich gut. Okay. Alles Liebe und viel Glück euch beiden. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Unsere Telefonnummer heute ist offene Themennacht. Also wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was, dann meldet euch. Und ich bin jetzt verbunden mit der Inge. Und Inge ist 48. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Inge, du klingst aber weit weg. Das liegt wahrscheinlich an der Leitung oder am Handy oder an was auch immer. Nee, das ist, wir sind aus Hessen. Was musst du? Wir sind aus Hessen. Aus Hessen? Aus Hessen, ja. Ja, das macht nichts. Soweit soweit ist Hessen ja nun nicht weg. Inge, um was geht's denn bei dir? Ja, es ist folgendermaßen. Wir haben beide Multiple Sklerose. Wer ist wir beide? Mein Mann und ich. Ja. Und mein Mann sitzt schon seit Jahren im Rollstuhl. Ja. Und ich war auch schon im Rollstuhl, aber ich habe es rausgeschafft. Mhm. Und jetzt ist der Fall eingetreten, ich schaffe die Arbeit mit meinem Mann nicht mehr alleine, weil er hat mittlerweile 100 Kilo und ich habe gerade noch 59. Oh. Und jetzt haben wir gesagt, es wäre besser, wenn er in ein Altersheim gehen würde. Weil du die Pflege und die Betreuung nicht alleine schaffst. Du musst vieles wahrscheinlich zu Hause mit ihm gemeinsam machen oder für ihn machen. Ja. Oder an ihm auch machen. Ja, natürlich, aber ich habe die Kraft nicht mehr so zu dominieren. So, jetzt hast du das so vorgeschlagen? Nee, er ist von selber hingegangen und hat gefragt im Altersheim. Ach, er hat das schon selbst in die Hand genommen? Ja. Wie lange seid ihr schon ein Paar? Über 2 Jahre. Über 2 Jahre? Ach so, noch gar nicht so lange. Nee. Wie habt ihr euch kennengelernt? Über die Multiple Sklerose-Zeitschrift. Ach, da gibt es eine extra Zeitung? Ja, da gibt es eine extra Zeitschrift. Und da habe ich abonniert. Und da haben die wahrscheinlich dann hinten so kleine so Kleinanzeigen, sowas? Ja, genau. Ach so, wusste ich noch nicht. Und da habe ich inseriert und hab gesagt, 40-jährige, junggebliebene Frau sucht Partner. Ja. Wie alt ist denn dein Freund? Mein Mann. Dein Mann, entschuldige. Ja, entschuldige. Verheiratet. Ja, dein Mann. 66. 66. Wie empfindest du das denn? Wie ist das denn jetzt für dich und überhaupt für euch, wenn dieser Schritt bevorstünde, dass er in ein Heim geht? Ich bin sehr traurig. Mhm. Sehr, sehr traurig. Weil ihr euch so frisch gefunden habt? Das ist ja noch, wie gesagt, ja, nicht lange her. Wir haben letztes Jahr im August, im August, das hat sie. Im August haben wir uns nochmal kirchlich trauen lassen. Mhm. Das heißt, ihr versteht euch sehr gut und das ist eine große Liebe. Ja, genau. Umso trauriger ist natürlich dann so eine Perspektive, wenn man sich dann trennen muss. Sehr traurig. Aber sag mal, Inge, habt ihr denn alle Möglichkeiten schon bedacht? Ist es denn wirklich nötig? Könnte denn nicht ein ambulanter Pflegedienst dir zur Seite gestellt werden? Da müssten wir uns nochmal richtig gehend drüber unterhalten, weil so wie es momentan aussieht, ich habe ja auch Multiple Sklerose. Mhm. Bloß ich habe noch keine Einstufung. Ich warte noch auf den medizinischen Dienst und der ist Ende September erstmal angesagt. Mhm. Er hat sich schon in einem Heim beworben oder erkundigt? Ja. Und was haben die gesagt? Ja, er könnte kommen, aber da sein Sohn normalerweise dafür aufkommen muss, weil er hat, er sitzt neben mir. Ja, schöne Grüße. Schöne Grüße von Domian. Er winkt dir gerade und sagt danke gleichfalls. Vielen Dank. Vielen Dank von Domian. Seine Söhne machen ganz anständig Zirkus. Inwiefern? Ja, die wollen nicht bezahlen, weil die müssen ja aufkommen für ihren Vater. Ja. Weil mein Mann, aber weißt du was, Domian, ich kann dir mal meinen Mann geben, der kann dir das nämlich selbst erzählen. Möchte er das denn? Ja. Okay. Na, jetzt erzähl bitte mal, was da war. Ja, hallo. Ja, wie heißt du denn? Ich heiße Ernst. Ernst, ich grüße dich. Schön, dass du auch ans Telefon kommst. Sehr nett. Es hat Inge ja gerade schon so ein bisschen erzählt. Du hast ja mitgehört, was sie gesagt hat. Ja. Sie wollte mir jetzt gerade erklären, dass es Probleme mit deinen Söhnen gibt. Ja. Dass die nicht das bezahlen wollen. Die wollen nicht das Altersheim nicht bezahlen. Was wollen die denn? Wollen die, dass du so weiter wohnen bleibst? Nein, die wollen. Ich möchte hier gerne mit meiner Frau zusammen wohnen. Ja. In der Mietwohnung. Und meine Söhne müssten das alles heimbezahlen. Das kostet im Monat ca. 800 Euro. Und die über 1000. Ja. Aber die weigern sich mir, das zu bezahlen. Also die wollen, dass du einfach in der Wohnung bleibst? Ja. Ja. Aber die Inge schafft das nicht mehr mit mir. Wenn es gar nicht mehr geht, müssen die Kinder ja dafür aufkommen und das bezahlen. Ja. Aber ich habe heute mit meinem Rechtsanwalt gesprochen. Ja. Der hat gesagt, die müssen bezahlen. Genau. Ja. Sag mal, Ernst, jetzt habe ich gerade gehört von Inge, dass ihr noch gar nicht so lange zusammen seid, dass ihr frisch verheiratet seid und dass ihr euch sehr gerne habt. Auf jeden Fall. So, da ist es ja schon sehr traurig, wenn man dann auseinandergerissen wird. Ich hatte gerade eine Idee zu Inge gesagt, nämlich vielleicht könnte man es ja so lösen, dass ein ambulanter Pflegedienst zu euch in die Wohnung kommt und Inge einfach unterstützt. Ja. Oder die andere Variante wäre doch, warum geht ihr nicht zusammen in ein Altersheim? Das möchte die Inge nicht. Ach so. Ja. Dann gib sie mir aber nochmal. Das möchte ich mal gerne von ihr. Von Moment, ihr. Ja. Ja, hallo Domian. Inge, wieder da. Ja, ich habe gerade zu Ernst gesagt, ich weiß nicht, ob du es mitgehört hast. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Einmal, entweder kommt ein ambulanter Pflegedienst zu euch in die Wohnung. Ja, das müsst ihr auf jeden Fall, weil das wäre das Allerbeste. Das wäre das Allerbeste. Aber was hältst du denn von der zweiten Variante, habe ich gerade Ernst vorgeschlagen, wenn ihr zusammen in ein Heim geht? Domian, da fühle ich mich noch nicht reif dazu. Mhm. Weißt du, ich meine, das klingt immer so schrecklich, Heim und ich weiß es aus Verwandtschaftskreisen, wo das sehr gut gelöst ist. Da hat ein älteres Pärchen so ein kleines Apartment für sich alleine, haben ihre Möbel mitgenommen und ist es quasi so wie ihre Wohnung, haben nur ihre Betreuung, die sie gerne haben möchten. Das wäre aber dennoch nichts für dich. Nein, und zwar aus allem Grund, Domian. Wir haben sehr viele Kätzchen. Ah, verstehe. Ein gewichtiges Argument. Und da darf man ja gar nichts mitnehmen. Ich verstehe. Das verstehe ich gut. Und ich habe gesagt, also das wäre mein sicherer Tod. Okay, gebongt. Alles akzeptiert. Außerdem mit 48, vielleicht ja. Hast du auch recht, wenn man da mental noch nicht so... Nee. Also wäre die allerbeste Lösung, wenn ein Pflegedienst nach Hause käme. Pflegedienst kommen würde, ja. Habt ihr denn da so gute Leute, die euch da beraten können, wie man das alles so vielleicht mal erfährt und organisiert? Nein, momentan nicht. So, und da könnten wir jetzt vielleicht ein bisschen einsetzen. Ja. Denn da würden wir dich jetzt im Hintergrund versorgen mit einigen guten Info-Telefonnummern. Oh ja, das ist ja klasse. Doch. Denn das würde ich euch wirklich sehr wünschen, wenn ihr beiden dann... Ach, das ist ja wirklich schrecklich, wenn ihr... Ja, weil das wäre echt schade, weil ich liebe meinen Mann über alles und er hängt an mir, ich an ihm und ja, ich kann mir nicht vorstellen, alleine da zu leben. Ja, ja. Wie weit wäre denn dieses Heim da entfernt, wo er sich erkundigt hat? Wie viele Kilometer ist der Schatzi, wo du dich erkundigt hast? Nach Ottenberg? Ja. Das sind ungefähr 12 Kilometer. Naja, ist auch weit. Ist ja, aber er fährt sowieso immer mit seinem Elektrorolli, aber es fällt ihm immer schwerer. Ja, ne, ich meine, das wäre natürlich auch für dich weit, dann immer dahin zu fahren. Und ja, zu eben. Und wie? Ich habe ja noch keine Einstufung. Finde ich auch eigentlich eine völlig unmenschliche Lösung. Mhm. Ich finde es viel menschlicher und letztendlich wahrscheinlich auch noch für alle Beteiligten günstiger, wenn jemand nach Hause käme und deinem Mann helfen würde. Ja. So, auf jeden Fall. Jetzt legst du auf und Anja ruft dich zurück. Ja. Und wir gucken mal, ob wir euch mit ein paar sehr guten Nummern versorgen. Vielleicht haben wir auch noch den einen oder anderen Tipp von ein paar Zuschauern oder Zuhörern, die jetzt die Situation gehört haben, was die euch konkret sagen können. Wenn dem so ist, dann mailt uns das doch bitte, domian@wdr.de. Domian, wir haben noch kein Mailadresse. Nein, du brauchst doch nicht. Ich sage es jetzt gerade so zu den Zuschauern und Zuhörern. Mhm. Und wir würden es dann per Post an euch weiterleiten. Ja. Ne? Aber Domian, ich habe noch eine andere Frage an dich. Bitte. Und zwar bin ich 2-mal geschieden und habe dadurch auch ziemlich gelitten. Mhm. Und es wäre am besten, wenn mir psychologische Betreuung. Gut. So, das heißt, das kannst du gleich auch mit meiner Psychologin besprechen. Mhm. Dieses Thema auch. Also 2 Themen, ne? Jawohl. So machen wir's. Ja. So, jetzt sage ich nochmal Tschüss zu Ernst und alles Gute und alles Liebe dem Ernst und dir, Inge, natürlich auch. Alles ja, Gute danke euch beiden. Schön, ja. Du legst auf und wir rufen uns rufen gleich wieder zurück. In Ordnung. Tschüss. Danke, Domian. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Morgen haben wir ein Thema. Morgen ist Themennacht wieder. Morgen heißt das Thema, mein Partner schockiert mich. Und ich frage euch, erkennt ihr euren Partner vielleicht seit neuestem oder seit einiger Zeit nicht mehr wieder? Tut er etwas oder verlangt er etwas von euch, was ihr niemals erwartet hättet von ihm? Oder habt ihr an ihm etwas entdeckt, an eurem Partner oder Partnerin, was ihr bisher überhaupt nicht kanntet? Also die Frage lautet, das Thema heißt, mein Partner schockiert mich. Und die Frage lautet, habt ihr irgendetwas an eurem Partner kürzlich oder schon seit einiger Zeit mitbekommen oder entdeckt, was euch sehr umhaut, was ihr gar nicht einordnen könnt? Das kann ja was sehr Schlimmes sein, kann aber auch irgendwas Pikantes sein, vielleicht auch im sexuellen Sinne, ich weiß es nicht. Da gibt es ja vielfältige Möglichkeiten, dass man sagt, mein Partner schockiert mich. Also das ist das Thema morgen ab 0 Uhr. Wie immer könnt ihr anrufen, um 1 Uhr beginnt die Sendung und rund um die Uhr mailen domian@wdr.de. Herzlich willkommen, Stefan. Stefan ist 26. Hallo Stefan. Hallo Domian, grüße dich. Stefan, ich grüße dich auch. Um was geht's? Ja, Domian, es ist ein sehr pikantes Thema und zwar, ich habe ein Verhältnis mit der Frau meines Vaters. Machst du mal bitte den Ton ganz leise vom Fernseher oder Radio? So, ist das besser? Ja, du hast ein Verhältnis mit der Frau, mit deiner Stiefmutter quasi. Genau, richtig, ja. Seit wann? Und zwar läuft das jetzt seit circa 3-3,5 Monaten. Ja. Das hat sich nach einer Geburtstagsparty ergeben, ja, wo wir zusammen waren, zu dritt. Ja. Mein Vater aber früher los musste, weil er nächsten Morgen arbeiten musste. Und ich bin mit der Frau im Auto zurück. Wir waren noch an die Tankstelle ran. Mhm. Ja, und da ist es dann zum Kuss gekommen. Wie alt ist die Frau? 42. Ja. Wie lange ist dein Vater mit ihr zusammen schon? Ja, 2,5 Jahre ungefähr. Auch noch recht frisch. Ja. Da ist es zum Kuss gekommen und darüber hinaus ging es dann irgendwann auch weiter. Darüber hinaus ging es dann irgendwann noch weiter, ja. Und zwar ungefähr eine Woche später circa, ja. Von wem ging das dann aus? Da haben wir miteinander geschlafen. Ja, ging die Initiative von dir aus oder von ihr? Auch von ihr wieder, wie im Auto auch. Im Auto auch? Ja. Du hast es dann so mitgemacht? Ich habe es mitgemacht, ja. Leider. Ich hatte auch echt ein schlechtes Gewissen meinem Vater gegenüber. Ja. Aber nun ist es mittlerweile auch so, dass ich dieser Frau Gefühle gegenüber entwickelt habe. Und ich da so ziemlich in der Zwickmühle sitze. Sehr, sehr, sehr heikle und pikante Situation. Ja. Ich muss auch dazu sagen, ich habe zu meinem Vater ein sehr gutes und freundschaftliches Verhältnis. Umso schlimmer. Ja. Sprichst du mit dieser Frau über diese eigentlich schreckliche Situation? Nee, eigentlich gar nicht, nee. Das wird unter uns eigentlich totgeschwiegen, ne? Warum? Ich weiß es nicht. Ich meine, was meine Gefühle angeht, habe ich ihr gegenüber öfters erwähnt. Mhm. Aber da hat sie nichts erwidert, ne? Also von ihrer Seite aus hat sie nicht gesagt, dass es bei ihr auch so ist oder dass da nichts ist, sondern eigentlich einfach gar nichts zugesagt, ne? Hältst du es für möglich, dass es von ihrer Seite aus da nicht um große Gefühle geht, sondern dass es eine sexuelle Attraktion ist? Ja, ich weiß es nicht. Es kann sein. Ich weiß es einfach nicht. Wie alt ist dein Vater? 46. Ja. Denn sie muss ja genauso in einem großen Gewissenskonflikt hängen, so wie du auch. Ja, aber ich weiß nicht. Also wenn wir jetzt zusammen irgendwo sind, ne, zu dritt oder auch unter anderen Leuten, das, ja, also ich habe da schon ein komisches Gefühl. Aber also man merkt es ihr irgendwie nicht an, ne, ob sie da auch irgendwie, sie ist genauso locker, heiter und fröhlich, wie sie es bisher war. Und wie würdest du denn so die Beziehung zwischen deinem Vater und dieser Frau so erklären, bezeichnen? Zur Zeit. Ja, also so wie ich es von meinem Sehen her, ist es eigentlich eine gute Partnerschaft, die führen. Also ich kriege da keinen Stress mit oder irgendwas. Und ja. Du sagst, du hast ein gutes Verhältnis zu deinem Vater. Ja. So als er sie kennengelernt hat, hat er dir irgendwie erzählt, ja, groß verliebt wieder und alles toll. Und hat er ein bisschen so erzählt? Ja, na klar, das Ganze drumherum. Ne? Und dass er nicht mehr gefühlt hat, schon lange nicht mehr so und auch da gar nicht mehr dran gedacht hat. Ne? Und also schon ein großes Glück für deinen Vater. Ja, eigentlich schon, ja. Oh Stefan, da hast du dich aber was reingeritten. Ja. Aber das finde ich aber ganz, ganz krass. Ja, das und ich muss dazu sagen, meine Gefühle sind mittlerweile wirklich sehr stark dieser Frau gegenüber, ne? Und ja, aber am Anfang war das ja nicht so. Nee. Da kann man auch sagen, da hast du dich jetzt vielleicht ein bisschen reingeschraubt. Alle Vernunft würde jetzt sagen, um Gottes Willen, hör das auf. Du zerstörst deren Beziehung, du zerstörst die Beziehung zu deinem Vater, ist immerhin dein Vater. Eigentlich schon, aber ich habe auch die Angst, wenn ich das jetzt beenden sollte oder so und sollte dann auf die beiden zusammentreffen, dass ich dann da irgendwie noch weniger mit klarkomme als jetzt in der Situation schon. Das glaube ich nicht. Das würde sich dann schon nach einer gewissen Zeit wieder normalisieren und man würde hoffentlich einen dicken Mantel des Schweigens darüber legen. Wie stellst du das denn vor, wenn du das weitermachst? Denkst du, dass du es dann einfacher hast, wenn ihr zu dritt zusammen seid? Nee, auch nicht. Furchtbar. Das stelle ich mir ganz bedrückend vor. Wenn ihr zu dritt oder mit anderen Leuten noch zusammensitzt, dann musst du dir da immer extrem mies vorkommen, deinem Vater gegenüber. Ja. Du hast keine Freundin, davon gehe ich mal aus? Nee, zurzeit nicht, nee. Ja, ja, jetzt hast du mir was erzählt von Gefühlen. Das ist ja natürlich ein weites Gebiet. Was heißt das? Ich habe Gefühle für die Frau entwickelt. Was heißt das? Ja, also von meiner Seite aus, es war wie so ein Verliebtsein, was jetzt ja so in Liebe umgeschwungen ist. Ne? Also ich liebe diese Frau. Ihre ganze Art einfach. Ne? Sie ist immer gut drauf und lustig, fröhlich. Und ich muss dazu auch sagen, für ihre 42 Jahre. Ne? Also ich hätte mir das früher nie vorstellen können, ne? So mit einer älteren Frau diese Altersspanne überhaupt irgendwas anzufangen oder war nie mein Beuteschema, sage ich mal so. Ne? Und aber mittlerweile hat sich da ja richtig feste Gefühle für diese Frau entwickelt. Ne? Ich meine, du darfst nicht unterschätzen, ihr macht jetzt was ganz Geheimes. Das weiß keiner, ne? Nee, keiner. Ja? Das kann einen natürlich auch inspirieren und einen so hochschaukeln. Und man kann das auch deshalb irgendwie sehr toll und spannend finden. Und das ist alles sehr, sehr abgefahren. Also dieses Element würde ich jetzt nicht unterschätzen. Weißt du, was du zuallererst tun musst? Du musst mit der offen über die Situation reden. Denn das ist völlig albern, was ihr da macht, dass ihr das überschweigt. Ja, aber was mache ich, wenn ich sie darauf anspreche und sie darauf nicht geht oder nicht drüber reden möchte? Dann muss sie drüber reden, verdammt normal. Das ist eure Familie. Das sind ja auch deine Gefühle. Da hat die drüber zu sprechen. Und wenn sie dann drüber sprechen will, dann hoffe ich, dass du da eine Konsequenz ziehst. Vielleicht in dem Moment, wo ihr anfangt, offen zu reden, relativieren sich deine Gefühle vielleicht auch schon ein bisschen. Im Moment spinnst du dich da ja so richtig rein. Hm. Ihr habt nur tolle Stunden wahrscheinlich miteinander. Ihr redet nicht über das, was sehr unangenehm ist. Du weißt nicht mal genau, was die Frau für dich empfindet. Vielleicht findet die dich einfach nur geil und findet das toll, mit dir zu schlafen. Weißt du alles nicht. So, in dem Moment, wo aber mal ein bisschen Tacheles geredet wird, kriegst du auch eine ganz anderen Zugang zu der Geschichte. Das bist du dir, deinem Stolz oder deinem Selbstwertgefühl schuldig und vor allen Dingen deinem Vater. Es frisst mich auch total auf, ne? Dieses Gefühl meinem Vater gegenüber. Ja, ne? Also deswegen kannst du für mich da und ja, deswegen kannst du das nicht einfach so laufen lassen, wie du jetzt gerade das offensichtlich tust, schon seit ein paar Monaten. Das darfst du nicht tun. Weißt du, ja. Sollte der, was ich nicht glaube, ich glaube es nicht, aufgrund der wenigen Sachen, die du mir erzählt hast, aber jeder kann sich täuschen, sollte sich herausstellen, dass das nun die absolut wahnsinnige Liebe von dir ist, zu ihr und von ihr zu dir. Die ultimative, absolut große Liebe. Dann wird die Liebe ihren Weg finden. Aber wenn das auch nur ansatzweise oder wenn es auch wirklich nicht der Fall ist, oder nur ein bisschen der Fall ist, finde ich, muss das Ziel sein, dass das unterbunden wird. Ja, eigentlich schon. Aber selbst wenn diese, wie du eben sagst, diese Liebe so groß ist, ne, und wirklich die wahre Liebe sein sollte, ich könnte sie von meiner Seite aus irgendwie nicht frei ausleben, wegen meinem Vater halt, ne. So. Also da hätte ich. Selbst dann, wenn du im Gedanken, dass du durchspielst, selbst dann könntest du es deinem Vater nicht antun. Sagst du? Ja. Ja, sagst du das so? Ja, klar. Ja, Stefan, dann ist die Sache klar, was du tun musst. Ja, eigentlich schon. Ja, das ist völlig klar, was. Ich kann mich da irgendwie nicht mehr gegen wehren, ne? Wenn ich da bin und die Frau kommt auf mich zu ja. und kommt, das ist normal. Klar, kann ich mir vorstellen, wie du das jetzt gerade schilderst. Weil du auch keine Haltung zu der ganzen Sache entwickelt hast im Moment. Du lässt es ja so laufen. In dem Moment, wo du eine Haltung hast, wird es dir auch einfacher sein, Nein zu sagen. Ja. Das Allerbeste wäre, wenn, das ist nun mal passiert, nun ist es passiert, wenn ihr euch beide erwachsenen Menschen sagt, Schwamm drüber, das ist gelaufen und nie wieder wird darüber gesprochen. Mhm. Und hoffentlich wird dein Vater das nicht erfahren, weil es ihm sehr unendlich wehtun würde. Ja, klar. Und ich glaube, das wird auch einen tiefen Riss in unserer Beziehung geben. Natürlich, ja, natürlich. Und natürlich. Das ganze Vertrauen, was da ist, das. Ja. Bist du Einzelkind? Ich bin Einzelkind. Ach, ja. Das auch noch. Ja. Wo ist deine Mutter, deine leibliche Mutter? Ja, die sind geschieden, aber vor 15 Jahren schon. Und würdest du sagen, hast du eher den Draht zum Vater oder zur Mutter? Zur Mutter habe ich kaum Kontakt. Ach so, also alles das spricht dafür, dass dein Vater so eine. Eigentlich mit die wichtigste Person in deinem Leben ist. Er ist die wichtigste Person so, in meinem Stefan, Leben. Dein Thema, dann reden wir nicht weiter. Dann weiß ich, was du tun musst. Ja. Dann hol dir deinen Sex von irgendeiner geilen anderen Schnecke, aber nicht von ihr. Ja. Und wenn du jetzt den Spaß an etwas reiferen Frauen gefunden hast, findest du auch sicher tolle andere Frauen woanders. Bestimmt, ja. Das ist im Moment auch das Spiel mit dem Feuer, glaube ich, was euch beide so ein bisschen antitscht. Es kann sein, ja. Ja, kann sein. Spielt bestimmt mit. Red mit der Tacheles und dann muss Schluss sein. Okay, Domian, ich werde es versuchen. Finde ich. Wirklich ist meine. Ich werde ein Gespräch mit dir suchen und. Ja. Werde rausfinden. Ja. Was da dran ist und. Viel Glück. Ich danke dir, Domian, ne? Und kann ich noch ein Autogramm haben? Sehr gerne, Stefan. Du legst auf, wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Okay, danke, Domian. Okay. Du machst echt eine tolle Sendung, ne? Vielen Dank. Tschüss. Okay, danke. Ciao. So, ihr Lieben, 1 Uhr, was haben wir denn hier? 1 Uhr 36 in ein paar Sekunden und jetzt gibt es eine kleine Domian-Postecke. Ich habe Post bekommen von Markus aus München und er schreibt: Lieber Domian, ich habe letzten Freitag fassungslos vor dem Fernseher gesessen. Ich sah deine Sendung und hörte die Mutter, deren 15-jähriges Mädchen von drei Männern vergewaltigt worden war. Das Mädchen hatte sich danach auf die Bahngleise gelegt und dabei ist ihr Kopf zerschmettert worden, aber sie hat es überlebt. Ich war so erschüttert, der Mutter zuzuhören. Ich saß alleine hier zu Hause und musste mit den Tränen kämpfen. Ich konnte danach nicht einschlafen. Ich finde keine Worte, mein Mitgefühl zum Ausdruck zu bringen. Wie gut, dass es eine Sendung gibt, Domian. Wie gut, dass die Leute sich in einer so großen Not an euch wenden können. Und wir, die Zuhörer, auf diese Weise etwas über verborgene Wirklichkeiten in unserer Gesellschaft erfahren, die man sonst kaum erahnt. Ich muss sagen, Markus, dass die Sendung letzte Woche Freitag auch für uns alle, mein Team und auch für mich und besonders das Gespräch, um das es hier, das hier gerade angesprochen wurde, das hat uns auch, es ist uns sehr, sehr zu Herzen gegangen. Und das war für uns alle auch sehr, sehr schwierig und sehr beeindruckend. Und uns hat das auch alles unfassbar leid getan. So, Hanna schreibt, hi Domian, du hattest neulich eine Anruferin zum Thema CERN, Teilchenbeschleuniger, in Genf. Ich kann deine eher optimistische Meinung zu diesem Thema nicht nachvollziehen. Ich habe Angst. Es ist das größte Experiment der Menschheit und wohl auch das gefährlichste. Es gibt Wissenschaftler, die sehen das genauso. Vielleicht wird die Erde tatsächlich durch dieses Experiment bald beschädigt, wenn nicht sogar ganz zerstört. Ich möchte noch eine Weile leben und nicht von einem schwarzen Loch weggesaugt werden. Wie man so etwas wohl erleben würde? Schreibt und fragt Hanna. Dennis, 25 Jahre. Hi Domian, zu deinem Thema gestern. Meinen schlimmsten Partyexzess habe ich voriges Jahr auf einer öffentlichen Sexparty erlebt. Ich hatte viel zu viel getrunken, zudem Pillchen eingeworfen und dann hatte ich ungeschützten Sex mit 5 Frauen. An die kann ich mich zumindest erinnern. Am nächsten Tag ging es mir hundeelend und ich hatte panische Angst, mir eine Krankheit geholt zu haben. Alles ist zum Glück gut gegangen. Aber eins habe ich aus dieser Sache gelernt. Auf Sexpartys gehe ich nur noch nüchtern und bleibe es dort auch und nehme immer Gummis mit. Das ist doch schon mal sehr löblich, was Dennis da vorhat. So, und dann noch Corinna, 29, die schreibt... Hallo Domian, ich war neulich im Soloprogramm von Oliver Pocher und ich war ganz platt, dass er dich dort auf die Schippe nimmt, gleich am Anfang seiner Sendung. Ehrlich gesagt fand ich es schon sehr lustig, aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie kommt das wohl bei Domian an? Weißt du überhaupt, dass Pocher dich in seinem Programm parodiert? Liebe Corinna, ich weiß es und ich war auch schon in seinem Programm und finde das absolut in Ordnung und auch ausgesprochen witzig. Und ich kann das Soloprogramm von Oliver Pocher, ich glaube, er ist im Moment tapfer auf Deutschland-Tournee, nur empfehlen. Es ist ein sehr unterhaltsamer und sehr toller Abend. So, das war unsere Postecke. Und weiter geht es mit Thorsten. Und Thorsten ist 19 Jahre alt. Hallo Thorsten. Hallo. Thorsten, um was geht's bei dir? Hi. Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber irgendwie habe ich den Drang immer zu lügen und so. Zu lügen? Ja. Erzähl mal ein bisschen näher. Wann, in welchen Situationen? Also eigentlich immer so, wenn wir in der Gruppe unterwegs sind. Also ich muss immer irgendwie übertreiben und lügen. Was lügst du denn so? Ich lüge halt über meinen Lebensstandard und so, obwohl die das irgendwie dann immer rauskriegen und so. Aber Wie ist denn dein Lebensstandard? Im Moment? Eigentlich nicht so gut, aber ich sag immer halt, dass es besser ist und so, dass ich halt voll viel Kohle habe und so. Also ist ein großer Unterschied zu dem, was ist ja, und was du sagst? Ich weiß nicht, auch manchmal verletze ich auch Leute damit, dass ich lüge und das tut mir dann auch voll weh. Mhm. Lass uns nochmal über den Lebensstandard sprechen. Also du lebst relativ normal oder bescheiden? Ja, normal, ja, bescheiden. Ja. Was machst du vom Beruf? Ja, gar nichts. Gar nichts. Lebst du noch zu Hause? Ja. Ja. Und was erzählst du den Leuten, was du machst oder was du hast? Also, dass ich halt arbeiten gehe und voll fett verdiene und so. Was sagst du? Was würdest du arbeiten? Ich sag halt Ding, so Lehre und so, dass ich halt von meinen Eltern voll viel Kohle kriege. Ja, und dass die Eltern viel Geld haben? Ja, das sage ich auch. Ja. Und dann, keine Ahnung, dann glaube ich halt Sachen, so Handys oder so, habe ich auch schon geklaut und gesagt, das habe ich mir gekauft und so. Ach, die hast du geklaut? Dann hast du gesagt, ich habe sie gekauft. Ja. Schon erwischt worden? Nee. Also jetzt beim Klauen nicht. Klaust du oft? Jetzt nein. Also nicht wirklich so. Ja. Also jetzt eigentlich gar nicht mehr. Belügst du deine Eltern auch viel? Wenn es sein muss, eigentlich schon. Was denn bei den Eltern? Wie bitte? Was ist denn bei den Eltern so die schlimmste Lüge, die du denen auftischst? Okay, das war Ding, wo die halt das neue Handy gesehen haben und so. Ach so. Mhm. Aber ich habe gesagt, Ding, das habe ich vom Kollegen gekriegt und so, weil der zwei davon hatte oder so. Mhm. Es gab halt einen Aufstress, als sie es mitbekommen haben, dass das eben nicht so war. Ach so, die haben es rausgekriegt. Ja. Aber die haben nicht mitbekommen, dass du es geklaut hast. Doch, die haben das dann. Ja, weil das war ja das Logischste dann, weil... Und was haben... So habe ich auf den nicht gekriegt. Und was haben die dann gemacht und wie haben die reagiert? Seitdem, ich habe erstmal Hausarrest gekriegt und dann irgendwie, keine Ahnung, voll mit Verachtung haben die mich bestraft und so. Hm. Die haben mich halt zwei Wochen lang ignoriert und so. Ja. Du hast gerade gesagt, dass du die Leute damit auch verletzt mit dem, oder habe ich das falsch verstanden? Doch, das ist so, weil ich einmal gesagt habe, dass meine Eltern umgekommen sind, da war ich 17 und so. Keine Ahnung, vielleicht weil ich Mitleid wollte oder so. Ach so, du hast erzählt, dass deine Eltern gestorben sind. Ah ja. Haben das deine Eltern irgendwann rausgekriegt? Nee, meine Eltern nicht, aber halt meine Freunde, Ex-Freunde. Und das fanden die dann alles andere als witzig, ne? Nein, das fanden die nicht witzig. Ja. Ich im Nachhinein auch nicht mehr. Ich weiß auch nicht, was mich zu der dummen Lüge verleitet hat. So. Hast du Geschwister? Nee. Ja. Du hängst zu Hause so ab, sagst du? Ich hänge nur noch zu Hause ab. Freunde habe ich ja groß keine mehr. Bitte? Freunde habe ich ja groß keine mehr. Hat das damit zu tun, dass die keinen Bock auf dich mehr haben, weil du so viel rumgelogen hast? Ich denke schon, ja. Wie lange machst du das denn schon mit dem Lügen? Ich lüge eigentlich schon immer. Ich weiß auch nicht. Ich will immer, ich weiß nicht, das ist wie eine Sucht oder so, wie mit Rauchen oder so. Das ist voll die Sucht. Ich will immer damit aufhören, aber irgendwie, das klappt nicht. Ist das schlimmer geworden in den letzten... Es ist übelst schlimm geworden. Aber das halt mit den Eltern, das war das Schlimmste, aber so. Ja. Irgendwie, ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich lüge. Jetzt im Moment lügst du aber nicht? Jetzt im Moment lüge ich nicht. Mhm. Das ist aber auch so Ausnahmefall. Ja, diese Sache, dass die Eltern tot sind, und ist das die schlimmste Lüge gewesen? Das war die schlimmste Lüge. Ja. Ah, das ist eine sehr schlimme. Heute noch übelst leid. Ja. Warum hängst du ab zu Hause? Hast du einen Schulabschluss? Ja. Hast du? Ja, ganz normalen Hauptschulabschluss. Ja. Aber den hast du schon ziemlich lange dann, ne? Ja, den habe ich schon ziemlich lange. Und hast du seitdem gar nichts gemacht? Nee. Das heißt jetzt wie viele Jahre? Ich glaube 4. 4 Jahre? Du hängst 4 Jahre zu Hause ab? Ja. Also praktisch von meinen Eltern abhängig. Ja. Wie viel Mal hast du dich schon beworben irgendwo? Nee. Was, du hast dich noch gar nicht beworben? Ja, so schriftlich nicht, nee. Ich bin halt hingegangen und so, aber... Hammer, Thorsten. Hammer. Das ist schon übel so. Du hast dich doch keinmal schriftlich beworben irgendwo? Nee. Und deine Eltern treten dich nicht in den Hintern? Die versuchen es aber irgendwie. Ich lasse mir nichts sagen von denen. Und so. Ich kann mir ja vorstellen, jetzt mal so schnell küchenpsychologisch interpretiert, was das mit deiner Lügerei auf sich hat. Dass du, wie du es gerade schon selbst gesagt hast, dass du einfach dich ein bisschen in den Mittelpunkt stellen möchtest, ja, weil du nichts vorzuweisen hast sonst, dass du dich interessanter machen willst. Und aber ich meine, ich lieb schon übelst lang, so als Kind hat schon angefangen und das weiß ich auch nicht. Ja, das verstärkt sich natürlich dann in so Krisensituationen, und du bist in einer Krisensituation. Ich könnte mir vorstellen, wenn du anfängst, dein Leben in die Hand zu nehmen und auch Erfolgserlebnisse hast, ja, auf die du wirklich selbst stolz sein kannst, brauchst du auch nicht mehr diese ganzen blöden, kleinen Scheißlügereien. Das stimmt. Thorsten, du bewegst dich schon sehr am Rande. Wenn du jetzt schon angefangen hast mit der Klauerei, ist der Weg nicht mehr so ganz weit. Ja, wir hatten halt neue Handys und so und keine Ahnung, waren voll stolz drauf, oder Schuhe oder so, Klamotten. Verstehe. Ich war der Einzige, wo gar nichts hatte. Ja, verstehe. Aber keine Entschuldigung dafür, ne? Nee, aber halt. Nein, dann keine Entschuldigung. Begründung. Also, ja, okay. Man muss es sich erarbeiten. Man muss sich die Sachen erarbeiten. Das stimmt schon. Wenn du dich schon nicht beworben hast, jobbst du denn nicht auch irgendwas nebenher? Nein, ich habe mal eine Zeit lang Zeitung ausgetragen. Wie lange? Eine Woche. Eine Woche? Ja. Ich habe 6 Jahre Zeitung ausgetragen früher, als Schüler und Student. Das ist keine schöne Arbeit, nee, wenn man morgens früh raus muss. Aber man verdient sein eigenes Geld. Das stimmt, ja. Aber ich hatte irgendwie keinen Bock mehr, weil es auch mitten im Winter war. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, meine Lebenseinstellung so. Wie denkst du dir das denn, wie das weitergehen soll? Du kannst doch nicht ewig bei deinen Eltern leben. Natürlich nicht, aber irgendwie, ich habe keinen Plan so vom Leben, wie es weitergehen wird. Also, weil ich mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken drüber gemacht habe. Und die Eltern lassen dich auch einfach so laufen? Die lassen das so... Ja. Die sagen ab und zu mal was, aber dann auch wieder nichts. Ja, die sagen eigentlich jeden Tag was, aber ich höre denen einfach nicht zu. Ja. Kriegst du für den Taschengeld? Nein, nicht mehr. Das heißt, du hast ja ein Essen, Unterkunft und so, ist alles frei und die Kleinigkeiten, die man so im Leben braucht, ja, da hast du jetzt nichts mehr, oder wie? Doch, Essen und so schon, aber... Ja, das schon, aber wenn du mal ins Kino willst oder, weiß ich, Essen, meine Pizza holen willst, kannst du gar nicht. Nee, nicht wirklich, ne. Weil die es halt auch satt haben mit mir. Klar. Ja. Hätte ich an der Stelle von deinen Eltern, hätte ich es auch satt? Und ich hätte es an deiner Stelle auch satt? Ja, irgendwie, ich bin jetzt zurzeit schon so beim Punkt, wo ich sage, ich habe keine Lust mehr. Ja, aber was... Aber irgendwie der innere Schweinehund ist doch größer, ich weiß nicht. Ja, wenn du sagst, ich komme auch schon allmählich so in die Richtung, ich habe keine Lust mehr, was würde dir denn dann vorschweben, was du tun könntest? Ich weiß es auch nicht so genau. Ich weiß es aber. Vielleicht eine Freundin oder so? Nee. Ja, kannst du nebenher laufen lassen. Freundin ist jetzt nicht erstmal das Wichtigste. Weißt du, was das Wichtigste ist? Dass du anfängst, dein Leben zu planen. Aha. So, das heißt... Ich meine, das ist schwer genug für einen Hauptschüler, irgendwo eine Lehrstelle zu kriegen. Ja, das habe ich auch gemerkt. Ja, gut, aber es klappt auch bei vielen, vielen klappt es. So, das ist die erste Aktion, dass du dich auf den Arsch setzt und dich bewirbst. Mhm. So, das zweite ist, dass du überall rumsuchst, wo auch nur irgendwo eine Möglichkeit besteht, dass du jobbst. Und wenn du Regale bei Plus einräumst oder bei Aldi oder weiß ich was, oder Zeitungen dir austrägst, es gibt genug so kleine Jobs, die man gerade so in deinem Alter mit als 19-Jähriger gut oder geht putzen. Überall werden Putzkräfte gesucht. Was sollen denn die Leute denken, die mich kennen, wenn ich da bei Aldi Regale einräume? Ja, die werden mehr Respekt vor dir haben, als jetzt, wo die wissen, dass du nur von der Mama lebst. Sage ich dir aber hundertprozentig. Ja, aber das sehen die ja nicht. Ja, das wissen die letztendlich, spricht sich doch rum. Ja, okay, das stimmt auch wieder. Nichts gegen Leute, die bei Aldi arbeiten. Ich sag ja nichts dagegen. Ja, immerhin, das ist gut verdientes und ehrlich verdientes Geld. Und es ist ich sag dir das jetzt nicht nur mit der Keule von oben. Für dich auch. Ich glaube, dass du dich gut fühlst hinterher. Wenn du deinen ersten Lohn in der Hand hast und kaufst dir davon deine erste Jacke oder Schuhe oder weiß ich was, kannst du sagen, wow, mein Geld. Nicht gebettelt. Jetzt bettelst du. Du bist ein Bettler im Moment. Ja, ich weiß. Haben deine Eltern, wie stehen deine Eltern finanziell da? Eigentlich gut. Was macht der Vater vom Beruf? Der ist Baumechaniker. Ja, okay, gut. So, egal. Die beiden Strecken musst du gehen. Also, dass du eine Lehre... Was ist denn so die Richtung von, was würde dich denn interessieren, Lehrarbeiten? Ja, früher wollte ich immer Architekt werden oder so, aber das kann ich mit Hauptschule vergessen. Ja gut, aber um Architekt zu werden, könnte man ja vielleicht Schreiner erstmal lernen. Oder in einen Bauberuf gehen. Ja, das habe ich auch schon versucht hier bei einer Schreinerei. Aber du wolltest mich irgendwie nicht. Ja, dann musst du zur nächsten gehen und so weiter und so weiter. Solltest du irgendwann mal vielleicht sogar schaffen, zum Studieren zu kommen, wer weiß. Ist es absolut super, wenn du eine Ausbildung erstmal in der Tasche hast. Es ist ein guter Architekt, der ein Handwerk vorgelernt hat, ist doch klar. Ja, aber das war früher mit Architekt, zurzeit, keine Ahnung. Ich habe es irgendwie schon aufgegeben. Ja, aber du kannst dich nicht so hängen lassen, Thorsten. Du bist so jung, du bist 19 Jahre alt. Ja. Das ist schlimm, was jetzt passiert ist, aber es ist auch noch keine Katastrophe. Jetzt ist das immer noch eine gute Chance, wirklich das Ruder selbst in die Hand zu nehmen, damit du auf dich stolz sein kannst. Tu es nur für dich in erster Linie. Ja, ich werde schon versuchen jetzt. Ja. Aber das Ich finde das jetzt auch als ersten Schritt, dass ich jemanden angerufen habe. Und ja, finde ich auch gut. Mit jemanden drüber reden konnte. Absolut, absolut. Weil ich hatte neulich auch schon mal so einen Fall. Dir war ja auch klar, dass ich jetzt nicht sage, oh, Thorsten, super, hängen wir weiterhin zu Hause ab. Ist eine tolle Sache. Also das wollte ich, glaube ich, auch nicht hören. Ja, genau. Ja, ja. Ich sag dir, wenn du diese üble Zeit, in der du jetzt drin hängst, wenn du die selbst überwunden hast, ist das ein gutes Gefühl für dich. Kannst du in den Spiegel schauen und denken, das ist mein erster großer Erfolg. Fang klein an. Fang jetzt mit der Jobsuche an. Das ist wahrscheinlich das Allereinfachste. Also mit den Nebenjobs. Und parallel dazu bewirbst du dich. In allen möglichen Berufen, die dich annähernd interessieren. Es wird sich dann schon ein Weg finden. Ja, ich hoffe. So, mehr kann ich? Die Geduld fehlt mir irgendwie dazu. Bitte? Die Geduld fehlt mir irgendwie dazu. Ach komm. mit kleinen Dingern an. Ja. Aber ich weiß, anders geht's. So, und dann glaube ich nämlich auch, um darauf zurückzukommen, dass dieses Grundproblem mit der Lügerei, ich glaube, dass sich das dann relativ auflösen wird. Ich glaube, das ist dann das ein Nebenproblem. Mal irgendwie. Dann erzählst du nämlich von den Dingen, die du wirklich machst und nicht die du vorgibst zu tun. Das stimmt wahrscheinlich, ja. So, Thorsten, jetzt hau rein und ich wünsche einfach nur viel Glück. Okay, da bedanke ich mich bei dir. Alles Gute. Okay. Tschüss. Unser Thema morgen heißt, mein Partner schockiert mich. Ich möchte gerne mit euch reden, die ihr das sagt. Die ihr sagt, Mensch, mein Partner, der ist plötzlich so komisch drauf. Oder ich habe etwas entdeckt bei dem. Oder der Partner hat etwas zu mir gesagt, was ich so überhaupt nie gedacht hätte. Und ich bin völlig geschockt. Wenn ihr gerne mit mir morgen darüber sprechen wollt, über dieses Thema, mein Partner schockiert mich, dann mailt uns domian@wdr.de. Bitte eure Telefonnummer in die Mail schreiben oder morgen ab 0 Uhr anrufen. Wie immer sind die Leitungen ab 0 Uhr geschaltet und die Sendung beginnt um 1 Uhr. Hier ist Gabriele. Gabriele 66. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Gabriele. Ja, guten Schön, Morgen. Dass du da bist. Ja, ich habe ein Problem. Also ich habe Brustkrebs. Ja. Seit 06. Seit 06, ja. Ja, und ich bin auch 06 bin ich noch operiert worden. Mhm. Was heißt operiert? Das war es eine... Eine Brust, also eine Brust ist weg. Ja. Und ich habe jetzt das Problem, umso länger das dauert, umso mehr habe ich ein Problem damit, dass eine Seite fehlt. Also ich fühle mich nicht mehr als Frau, ich habe kein Selbstwertgefühl mehr. Und jetzt tue ich so meine Kinder fragen oder Bekannte, was soll ich jetzt machen? Ich habe auch ein bisschen Angst so vor Operationen, aber ich würde mir ganz gerne die Seite wieder aufbauen lassen. Ja, lass mich zu. Meine Bekannten, die sagen, nein, in meinem Alter würden sie das nicht mehr machen. Mhm. Meine Kinder, die sagen wieder, nein, Mutter, nee, ich würde es machen lassen. Sagen die Kinder. Ja. Die Kinder sagen das. Und lebt dein Partner oder lebst du mit deinem Partner? Nein, ich bin Witwe. Du bist Witwe. Mhm. Ich bin alleine. Ja. Lass mich aber zunächst nochmal fragen, weil ich das als Allerwichtigste erstmal finde, wie dein gesundheitlicher Zustand heute ist. Also mir geht es eigentlich ganz gut. Ich habe zwar Arthrose und ich soll viel schwimmen gehen, aber ich gehe nicht schwimmen, weil ich, wenn man in der Dusche da ist, dann rennen die Frauen da auch nackend rum und ich kann es gar nicht sehen. Mhm. Also aber ich ziehe mich ja da nun nicht aus. Ich lasse meinen Badeanzug an. Ich habe ja auch eine Prothese. Ja. Das sieht man das ja nicht, aber trotzdem, ich fühle mich überhaupt nicht wohl. Aber der Krebs ist, soweit man das nach 2 Jahren sagen kann, soweit besiegt? Ja, ich habe keine Metastasen, ist soweit in Ordnung. Ich muss jetzt schwimmen. Jetzt ist wieder alles bei uns abgebrochen hier, ich sehe schon. Alle Leitungen sind gesprengt. Wir versuchen mal, ich bitte mal meine Regie, die Gabriele, vielleicht über irgendeine andere Leitung nochmal reinzuholen. Ich sage euch einfach nochmal, was wir morgen machen. Morgen heißt unser Thema, mein Partner schockiert mich. Das hat man ja schon mal, dass man mit jemandem länger zusammen ist, vielleicht schon sehr lange zusammen ist und plötzlich sagt der etwas zu einem, was er denkt oder was er will, was für ein Bedürfnis er hat oder vielleicht auch, was er getan hat. Und man ist komplett schockiert und weiß das gar nicht einzuordnen. Also wenn das bei euch so sein sollte, wenn euer Partner euch schockiert hat oder zur Zeit schockiert, dann meldet euch morgen, wenn ihr darüber sprechen wollt, 0800 220 50 50. Oh, das ging aber flott. Kompliment an meine Kollegen in der Technik. Eine Notleitung ist geschaltet. Gabriele, bist du noch da? Ja, oder ja. Wieder da? Das ist wunderbar, wir waren plötzlich getrennt. Ja. Ich wollte fragen, das heißt so diesen Schock der Krebserkrankung und die Operation und die Nachbehandlung, das hast du alles ganz gut überwunden. Ja, das habe ich Gott sei Dank gut überwunden. Mhm. Hast du denn mal mit einem Arzt darüber gesprochen zum Thema Wiederherstellung oder Wiederaufbau? Ja, ich hatte das voriges Jahr im Krankenhaus erwähnt. Ich muss jetzt dieses Jahr wieder zur Untersuchung. Mhm. Und da meinte er, ich soll mal noch warten. Ah, ja. Und jetzt am 17. Oktober habe ich wieder im Krankenhaus so eine Untersuchung und da werde ich mit dem Arzt sprechen, ob er mir das ermöglichen kann. Ja, Das heißt, also das muss medizinisch erstmal ganz abgeklärt werden, ob das unbedenklich ist. Und dann das rein theoretisch, wäre das möglich. Ja, ja. Dass ein Implantat ist das dann, ne, eingesetzt wird. Ja. Und dann sieht das so aus, so fast aus wie vorher. Ja. Mhm. Hoffe ich jedenfalls. Ja. Könntest du die Kosten tragen dafür? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Nein. Hast du dich mal erkundigt, wie teuer das ist? Nee, also so wie ich gehört habe, wenn es eine seelische Belastung ist, dass ich dann nicht bezahlen brauche. Ah ja. Mhm. Aber das muss ich nur genau wissen. Ja. Die Kinder sagen zu dir, Mama, wenn du dich dabei wohler fühlst, dann lass es machen. Ja, ja. Weißt du, da würde ich mich glatt der Meinung deiner Kinder anschließen. Ja, ja. Also vorausgesetzt natürlich, deine Ärzte, dein behandelnder Chirurg, dein Arzt hat grünes Licht gegeben und er sagt, das kann man unter den Umständen, kann man das vertreten und kann man das machen. Ja. Weißt du, wenn du dich dann besser fühlst und gesünder fühlst, ist das auch eine gute Grundlage, einfach weiter stabil und gesund zu bleiben, wenn man sich gut fühlt. Ja, ja. Und insofern hätte ich da überhaupt keine Bedenken, das machen zu lassen. Ja. Sage ich jetzt mal so. Ja. Wenn es jetzt rein um die kosmetische Frage vielleicht geht. Sicher, es gibt Frauen, die sich damit abfinden oder einfinden. Aber wenn du das so für dich sagst, ich... Nee, umso länger die Zeit vergeht, umso schlimmer wird es. Du bist richtig unglücklich damit. Ja, ja. Und selbst die Tatsache, dass du wieder gesund bist, das kann dich auch nicht darüber hinweg trösten. Nee. Mhm. Mhm. Wer spricht dagegen in deinem Umfeld? Das waren meine ehemaligen Arbeitskollegen und eine gute Bekannte, die auch in meinem Alter sind. Die sagen, die würden das nicht machen, aber ich glaube kaum, dass sie sich das mal vorgestellt haben, wie das ist. Die Leute haben immer leicht reden, ne? Wenn sie selbst nicht betroffen sind. Ja. Mhm. Mit welcher Begründung haben die denn gesagt, würden sie es nicht machen? Weil man schon etwas älter ist. In jungen Jahren hätten sie es noch gemacht, aber wenn sie so in älteren Semester würden sie es eben halt nicht mehr machen mit 66 oder. Ja, finde ich überhaupt keine Begründung. Das klingt so nach dem Motto, bei alten Leuten oder alten Frauen lohnt sich das nicht mehr. So klingt das. Ja. Finde ich völlig daneben. Das Entscheidende ist, dass du dich gut fühlst, dass das medizinisch zu vertreten ist. Und wenn du dich als Frau besser fühlst, dann lass es machen, dann mach es. Ja. Ich finde das völlig in Ordnung. Ja. Außerdem, wer weiß, vielleicht verliebst du dich auch nochmal, dann kannst du da auch entspannter rangehen an die Sache. Ja, das ist erstmal Nebensache. Na gut, darüber muss man auch gar nicht reden. Entscheidend ist das Körpergefühl, ne? Ja, das ist es, genau. Ich habe dir meine, das ist so eine ganz subjektive Meinung, die ich dir natürlich dazu sagen kann, weil das wolltest du wahrscheinlich auch hören. Ja, danke schön. Liebe Gabriele, wünsche dir alles Gute. Ja, und mach weiter so. Sehr gerne, vielen Dank. Tschüss. Gut, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Gundel Blendin. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Und das Thema morgen heißt, mein Partner schockiert mich. Wenn euer Partner euch schon einmal schockiert hat, oder vielleicht im Moment sogar schockiert und ihr gar nicht wisst, was da los ist und ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch morgen ab 0 Uhr, sind die Leitungen geschaltet, um 1 sind wir hier. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht, bis morgen. Tschüss.